Ich begrüße Sie herzlich zu einer weiteren Folge zum Thema Lernen. Heute Lernhemmnisse und Hilfen, um den Lernprozess zu unterstützen. Verschiedene Faktoren können beim Lernen hinderlich sein bzw. es erschweren. Beispielsweise ist bei Krankheit die Konzentration eingeschränkt. Auch nach einem üppigen Essen fällt es schwer, sich zu konzentrieren, denn der Körper ist mit der Verdauung beschäftigt. Das Sprichwort "Ein voller Bauch lernt nicht gut" trifft durchaus zu. Ein weiteres Beispiel ist Wassermangel. Es ist wichtig, immer genügend zu trinken, damit das Gehirn optimal arbeiten kann. Auch können andere Mangelerscheinungen, wie zum Beispiel Eisenmangel, zu einer Konzentrationsschwäche führen. Gegen viele dieser Hindernisse kann und sollte man etwas tun. Durch verschiedene Maßnahmen kann man den eigenen Lernprozess unterstützen. Lernen zur falschen Uhrzeit. Ja, richtig. Jeder Mensch hat einen eigenen Biorhythmus, wodurch wir einige Tätigkeiten zu bestimmten Uhrzeiten besser erledigen können als zu anderen. Die eine Person kann sich besser am Morgen konzentrieren, die andere besser am späten Abend lernen. Der Biorhythmus sollte, wenn möglich, immer beachtet werden, um optimal zu lernen. Finden Sie heraus, wann Sie Ihre Leistungsspitzen haben und versuchen Sie, diese zu nutzen und zu lernen. Zu wenige Wiederholungen. Wiederholen Sie Ihren Lernstoff regelmäßig. Das festigt den zu lernenden Stoff und gibt Ihnen gleichzeitig die Möglichkeit, Ihren Lernerfolg zu kontrollieren. Die Zeit ist zu knapp bemessen. Sie haben das Lernen immer wieder hinausgeschoben. Und ja, Sie hatten gute Gründe gefunden, mit dem Lernen nicht zu beginnen. Und ganz plötzlich stehen Sie unter Zeitdruck. Dies bedeutet, dass Sie größere Lernportionen auf einmal lernen müssen. Und das bedeutet wiederum, auch Stress und unter Stress zu lernen ist nicht optimal. Das Lernen auf die letzte Minute findet man oft bei Studenten oder Schülern, die kurz vor einer Arbeit oder Klausur versuchen, große Mengen von Stoff zu lernen. Sie stehen dabei unter großem Stress und der gewünschte Erfolg setzt eher nicht ein. Der Lernstoff ist meist nicht verankert, meist reicht es nur für die Klassenarbeit oder Klausur zu bestehen. Das Lernpensum ist in zu große Brocken gegliedert. Viele neigen dazu, ihr Lernpensum, wie es vorgegeben wurde, zum Beispiel eine ganze Lektion lernen zu wollen. Aber meist ist dies ein viel zu großer Brocken, setzt uns zu stark unter Druck und die notwendigen Erfolgserlebnisse lassen sehr lange auf sich warten oder bleiben ganz aus. Das ist frustrierend und natürlich nicht motivierend. Das Ergebnis ist dann, dass viele keinen Spaß mehr am Lernen haben und unter Umständen ganz aufhören. So nach dem Motto, ach, das lerne ich ja eh nicht. Aber je kleiner die Lernabschnitte sind, desto schneller haben sie Erfolg bei den Wiederholungen. Und das gibt ihnen ein Erfolgserlebnis. Ein Erfolgserlebnis besetzt auch den zu lernenden Stoff positiv und motiviert sie so. Hier ein paar Anregungen, wie Sie Ihr Lernpensum organisieren und strukturieren können, damit Sie nicht unter Druck geraten, zu viel in zu kurzer Zeit lernen zu müssen. Erstellen Sie sich eine Übersicht über den zu lernenden Stoff. Unterteilen Sie den Lernstoff in kleine Lernpakete. Erstellen Sie sich einen Zeitplan. Achten Sie dabei, dass Sie auch Lernpausen einplanen. Überlegen Sie sich, wann Sie Ihre Lernspitzen haben und versuchen Sie, innerhalb der Lernspitzen zu lernen. Überlegen Sie sich, wie Sie am besten lernen, also welcher Lerntyp Sie sind, und besorgen Sie sich vorher das nötige Material. Überlegen Sie auch, wie Sie sich gegebenenfalls eine Zusammenfassung erstellen, also eine Grafik, Stichpunkte, Texte unterstreichen. Und planen Sie Wiederholungen ein. Das war's für heute. Für heute verabschiede ich mich von Ihnen und bedanke mich für Ihr Interesse. Ich freue mich, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin, Ihnen alles Liebe, alles Gute, Ihre Ruth Pinto.